Kapitel 11. Die Erschießungen Ende September. Kurz bevor das Deportationsprogramm in der nördlichen Sicherheitszone des Lubliner Distrikts fortgesetzt wurde, war das Reserve-Polizeibataillon 101 noch an mehreren anderen Massenerschießungen beteiligt. Die erste fand in Serokomla, 9 Kilometer nordwestlich von Kok, statt. Das Dorf hatte bereits im Mai 1940 ein Massaker erlebt, das von volksdeutschen Selbstschutzeinheiten verübt worden war. Diese bürgerwehrartigen Verbände waren im Herbst 1939 und im Frühjahr 1940 unter der Führung von Ludolf von Alvensleben, einem Vertrauten Heinrich Himmlers, im besetzten Polen gebildet worden. Nach Verübung mehrerer Massaker, darunter das oben erwähnte, wurden die Selbstschutzverbände zum sogenannten Sonderdienst zusammengefasst und den zivilen Kreisverwaltungsleitern unterstellt. Im September 1942 wurde Serokomla von den Deutschen erneut heimgesucht. Der von Leutnant Brandt kommandierte Zug der 1. Kompanie war im nahegelegenen Kok stationiert. Brandt befahl Hauptwachtmeister Hans Keller und 10 weiteren Untergebenen, die um Serokomla herum lebenden Juden zusammenzutreiben und ins Dorf zu bringen. Am 22. September brach Brandts Zug dann frühmorgens in Kok auf und fuhr zu einer Straßenkreuzung im Nordwesten des Ortes. Dort traf er mit anderen Einheiten der 1. Kompanie zusammen, die unter der Führung von Hauptmann Wohlauf aus dem 20 Kilometer nordwestlich gelegenen Razin kamen. Außerdem stieß der von Leutnant Peters befehligte 1. Zug der 3. Kompanie zu ihnen, der 15 Kilometer weiter östlich in Czernieniki stationiert war. Unter dem Kommando von Hauptmann Wohlauf setzten die Reservepolizisten ihre Fahrt nach Serokomla fort. Kurz vor dem Dorf ließ Wohlauf den Konvoi anhalten und gab Befehle aus. Auf 2 Hügeln in unmittelbarer Dorfnähe, von denen aus man die ganze Gegend überblicken konnte, wurden Maschinengewehre in Stellung gebracht. Einige Männer aus Brandts Zug erhielten Befehl, das Judenviertel der Ortschaft abzuriegeln, während der Rest der 1. Kompanie dazu abkommandiert wurde, die Juden zusammenzutreiben. Von Erschießungen hatte Wohlauf bis dahin noch nichts gesagt, sondern seinen Leuten nur erklärt, sie sollten wie üblich verfahren. Diese indirekte Anweisung wurde so verstanden, dass jeder Jude, der versuchen sollte zu fliehen oder sich zu verstecken, und alle, die nicht mehr laufen könnten, an Ort und Stelle zu erschießen seien. Allerdings wurde nun Leutnant Peters Zug, der bisher in Reserve gehalten worden war, zu einem Kiesgrubengelände knapp 1 Kilometer außerhalb des Dorfes geschickt. Für Hauptwachtmeister Keller, der Abmarsch und Aufstellung dieses Zuges von seinen MG-Nestern auf den beiden Hügeln aus beobachten konnte, stand fest, dass die Juden von Serokomla an diesem warmen, sonnigen Tag erschossen werden sollten, auch wenn Wohlauf bis dahin nur von Aussiedeln gesprochen hatte. Nachdem gegen 11 Uhr vormittags die 200 bis 300 Juden des Ortes zusammengetrieben worden waren, erklärte Wohlauf plötzlich, dass alle zu erschießen seien. Nun wurden weitere Angehörige der 1. Kompanie unter dem Befehl von Hauptwachtmeister Jurich Sternchen zur Verstärkung der Schützen von Leutnant Peters Zug zu den Kiesgruben abkommandiert. Gegen 12 Uhr begannen die übrigen Polizisten der 1. Kompanie, die Juden in Gruppen von jeweils 20 bis 30 Personen aus dem Ort zu treiben. In Josefow war Leutnant Peters Zug mit Absperrmaßnahmen beschäftigt gewesen und daher vom Dienst in den Erschießungskommandos verschont geblieben. Auch in Lomase waren seine Männer nicht an den von der 2. Kompanie durchgeführten Erschießungen beteiligt gewesen. Doch in Serokomla wurden schließlich auch sie herangezogen. Genau wie in Lomase wurden hier die Exekutionen ohne die Unterstützung erfahrener Hilfswilliger in Angriff genommen und von Wohlauf ähnlich wie die Erschießungen in Josefow organisiert. Sobald die Gruppen von 20 bis 30 Juden bei den Kiesgruben eintrafen, wurden sie eine nach der anderen von zahlenmäßig gleich starken Exekutionskommandos übernommen. So stand auch diesmal jeweils ein Polizist einem Juden gegenüber, den er erschießen sollte. Es wurden keine Wertgegenstände eingesammelt und niemand musste sich ausziehen. Es fand auch keine Selektion von Arbeitskräften statt. Ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht sollten alle Juden erschossen werden. Die Schützen führten ihre Juden jeweils auf eine der Abraumhalden neben den Kiesgruben. Dort mussten die Opfer vor der 2 Meter tiefen Böschung nebeneinander so Aufstellung nehmen, dass sie den Polizisten den Rücken kehrten. Von diesen wurden sie dann auf Kommando aus nächster Nähe ins Genick geschossen und stürzten tot die Böschung hinunter. Eine Zeit lang wurden die Gruppen von Juden nacheinander an die gleiche Stelle geführt, so dass sie den wachsenden Berg der Leichen ihrer Angehörigen und Freunde vor Augen hatten, ehe sie selbst erschossen wurden. Erst nach mehreren Durchgängen wechselten die Schützen den Erschießungsort. Während die Exekutionen ihren Fortgang nahmen, schlenderte Hauptwachtmeister Keller von seiner Maschinengewehrstellung zu Hauptwachtmeister Jurich hinunter und sah sich mit ihm die Erschießungen aus der Nähe an. Jurich beklagte sich bei ihm darüber, dass Hauptmann wohl auf diese Scheiße angeordnet und sich dann in die polnische Polizeiwache von Serokomla verdrückt habe. Da wohl auf diesmal nicht von seiner jungen Frau begleitet worden war und sich folglich nicht vor ihr produzieren konnte, hatte er anscheinend kein Verlangen danach, das Morden direkt mitzuerleben. Später behauptete Wohlauf, sich an eine Aktion in Serokomla überhaupt nicht erinnern zu können. Vielleicht war er mit seinen Gedanken schon bei der bevorstehenden Reise gewesen. Er wollte seine Frau auf der Heimfahrt nach Deutschland begleiten. Die Erschießungen dauerten bis 15 Uhr an. Es wurden keinerlei Anstalten getroffen, die Juden zu bestatten. Man ließ ihre Leichen einfach in den Kiesgruben liegen. Auf dem Rückweg hielten die Polizisten in Kock an und stärkten sich mit einem nachmittäglichen Imbiss. Am Abend erhielten sie in ihren Unterkünften eine Sonderration Alkohol. 3 Tage nach dem Massaker von Serokomla machte sich Hauptwachtmeister Jobst Sternchen von der 1. Kompanie in Zivilkleidung und nur von einem polnischen Dolmetscher begleitet von Kock aus zu einem arrangierten Treffen auf den Weg, bei dem er einen polnischen Partisanen zu fangen hoffte, der sich in der Gegend zwischen den Dörfern Serokomla und Talkin versteckt hielt. Jobst hatte mit seiner Falle Erfolg und nahm den Mann gefangen. Auf dem Rückweg nach Kock geriet der Hauptwachtmeister jedoch in Talkin in einen Hinterhalt und wurde getötet. Der polnische Dolmetscher konnte entkommen, er traf in Kock aber erst lange nach Einbruch der Dunkelheit mit der Nachricht von Jobst Tod ein. Um Mitternacht meldete Hauptwachtmeister Jurich dem Bataillonshauptquartier in Razin telefonisch den Vorfall. Bei einem anschließenden Gespräch mit ihm hatte Keller den Eindruck, dass man im Hauptquartier nicht zu einer Strafaktion gegen das Dorf neigte. Wenig später rief jedoch Major Trapp aus Razin an und sagte, dass von Lublin angeordnet worden sei, zur Vergeltung 200 Personen zu erschießen. Dieselben Einheiten, die 4 Tage vorher über Serokomla hergefallen waren, trafen am frühen Morgen des 26. September wieder an derselben Straßenkreuzung nordwestlich von Kock zusammen. Befehlshaber war diesmal nicht Hauptmann Wohlauf, weil er schon auf dem Weg nach Deutschland war. Stattdessen leitete Major Trapp, der in Begleitung seines Adjutanten Oberleutnant Hagen und des Bataillonsstabs erschienen war, selbst den Einsatz. Bei ihrer Ankunft in Talkin wurde der gesamten 1. Kompanie der Leichnam von Hauptwachtmeister Jobst gezeigt, den man am Ortsrand auf der Straße hatte liegen lassen. Dann riegelten die deutschen Polizisten die Ortschaft ab, holten die polnischen Einwohner aus ihren Häusern und brachten sie in die Schule. Aus dem Dorf waren bereits viele Männer geflohen, aber die, die man noch im Ort antraf, wurden zur Turnhalle geschafft, wo Trapp sie einer Selektion unterzog. Der Bataillonskommandeur und sein Adjutant waren offensichtlich darauf bedacht, die örtliche Bevölkerung möglichst wenig gegen sich aufzubringen, und so führten sie die Selektion in Absprache mit dem polnischen Bürgermeister durch. Es waren nur 2 Kategorien von Polen betroffen: Fremde bzw. Leute, die nur vorübergehend in Talkin wohnten, und Personen ohne ausreichende Existenzgrundlage. Trapp schickte mindestens einen Polizisten zu den Klassenzimmern nebenan, um die dort festgehaltenen Frauen zu beruhigen, die vor Verzweiflung schrien und weinten. 87 polnische Männer wurden auf diese Weise ausgesondert, aus dem Dorf geführt und in der Nähe erschossen. Einer der deutschen Polizisten sagte später aus, man habe nur die Ärmsten der Armen getötet. Leutnant Buchmann fuhr mit einigen Männern aus der Kompanie direkt nach Racine zurück, während andere in Kok eine Mittagsrast einlegten. Beim Essen erfuhren sie, dass es mit dem Töten an diesem Tag noch nicht zu Ende war. Die festgelegte Vergeltungsquote von 200 Personen war längst nicht erfüllt. So hatte Trapp sich etwas scheinbar Geniales einfallen lassen, um seinem Auftrag zu genügen, ohne das Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung weiter zu belasten. Anstatt in Talki noch mehr Polen zu erschießen, sollten seine Polizisten nun Juden aus dem Ghetto von Kok erschießen. Einer seiner Untergebenen, ein deutscher Fahrer, behauptete später, er habe auf dem Weg nach Racine beim Ghetto am Ortsrand angehalten und die Menschen vor der bevorstehenden Aktion gewarnt. Derartige Warnungen waren für die eingeschlossenen Ghettobewohner natürlich zwecklos. Suchtrupps der deutschen Polizei drangen ins Ghetto ein und ergriffen ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht jeden, den sie finden konnten. Ältere Juden, die nicht zum Exekutionsplatz laufen konnten, wurden auf der Stelle erschossen. Ein Polizist erklärte später, obwohl ich an den Durchsuchungen teilnehmen sollte, gelang es mir auch hier, mich so auf den Straßen umherzudrücken. Ich habe die Judenaktion in jeder Form missbilligt und daher nicht einen einzigen Juden der Erschießung zugeführt. Wie gewöhnlich hatte jedoch das Verhalten der wenigen, die sich einer Beteiligung am Morden auf die eine oder andere Weise entzogen, keine Auswirkung auf die anderen, die fest entschlossen waren, ihren Auftrag zu erfüllen. Die Juden, die den Polizisten ins Netz gingen, wurden aus dem Ghetto zu einem großen Haus getrieben, an dessen Rückseite sich ein ummauerter Hof befand. In Gruppen von je 30 Personen wurden sie in den Hof geführt und gezwungen, sich entlang der Mauer hinzulegen. Auf ein Kommando von Leutnant Brandt hin wurden die Juden dann von Unteroffizieren mit Maschinenpistolen erschossen. Ihre Leichen ließ man liegen, bis sie am nächsten Tag von Arbeitsjuden aus dem Ghetto in einem Massengrab beigesetzt wurden. Major Trapp meldete unverzüglich nach Lublin, dass zur Vergeltung für den Überfall auf Hauptwachtmeister Jobst 3 Banditen, 78 polnische Helfershelfer und 180 Juden exekutiert worden seien. Die Polizisten hatten also statt 200 Menschen 286 erschossen. Offenbar hatte der Mann, der beim Massaker von Josefow noch geweint hatte und vor einer wahllosen Ermordung von Polen bislang zurückschreckte, keine Hemmungen mehr, zur Erfüllung der vorgegebenen Vergeltungsquote mehr als genug Juden erschießen zu lassen. Während Major Trapp sich mit seiner Rolle bei der Ermordung der polnischen Juden vielleicht abzufinden begann, war das bei Leutnant Buchmann nicht der Fall. Nach den Vorfällen von Josefow hatte er Trapp davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich ohne direkten, persönlichen Befehl nicht an Judenaktionen beteiligen würde. Er hatte außerdem um Versetzung gebeten. Gegenüber seinen Kameraden war Buchmann dabei insofern im Vorteil, als er 1939 vor seiner Teilnahme am Offizierslehrgang und vor der Ernennung zum Reserveleutnant beim ersten Einsatz des Bataillons in Polen unter Trapp als Fahrer gedient hatte. Von daher kannte er den Bataillonskommandeur persönlich und meinte später, dass der für seine Lage Verständnis gehabt habe und über die von ihm vertretene Position keineswegs empört gewesen sei. Trapp setzte für Buchmann zwar keine sofortige Versetzung nach Deutschland durch, schützte ihn aber und kam seiner Bitte nach, ihn aus Judenaktionen herauszuhalten. Buchmann war in Racine im selben Gebäude wie der Bataillonsstab untergebracht, und so war es nicht schwer, ein Verfahren zu finden, bei dem eine Befehlsverweigerung vermieden wurde. Jedes Mal, wenn ein Einsatz gegen Juden geplant war, wurden die Befehle vom Hauptquartier des Bataillons direkt seinem Stellvertreter, Hauptwachtmeister Grund, Sternchen, übermittelt. Wenn Buchmann dann von diesem gefragt wurde, ob er den Zug bei dem bevorstehenden Einsatz begleiten wolle, wusste er, dass es sich um eine Judenaktion handelte und lehnte ab. So war er weder in Mircircec noch in Serukomla dabei gewesen. In Talkin jedoch, wo zunächst keine Judenaktion geplant war, befand sich Buchmann im Schulgebäude, als Trapp die Selektion der Polen vornahm. Es war aber kein Zufall, dass der Major ihn dann direkt nach Razin zurückschickte, noch ehe er den Befehl zur Ermordung der Juden aus dem Ghetto von Kock erteilte. Buchmann hatte sich in Razin keine Mühe gegeben, seine Gefühle zu verbergen. Er war über die Art der Judenbehandlung empört und brachte diese Einstellung auch bei jeder Gelegenheit offen zum Ausdruck. Seinen Kollegen erschien er als ein sehr zurückhaltender, vornehmer Mann und als typischer Zivilist, der kein Verlangen danach hatte, Soldat zu sein. Talkin war für Buchmann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Bei seiner Rückkehr am Nachmittag versuchte der wachhabende Polizist, ihm Meldung zu machen, doch Buchmann zog sich sofort in seine Unterkunft zurück und schloss sich ein. Auch in den folgenden Tagen hat Leutnant B. zu mir nichts gesagt, obwohl wir uns persönlich gut kannten. Er war lediglich sehr aufgebracht und schimpfte fürchterlich, wobei er etwa sinngemäß äußerte: »Nun mache ich aber die Scheiße nicht mehr mit, ich habe die Nase voll.« Doch Buchmann beklagte sich nicht nur. Ende September schrieb er direkt nach Hamburg und drang auf seine Versetzung, da er die seiner Einheit in Polen übertragenen, polizeifremden Aufgaben nicht erfüllen könne. Während sein Verhalten von Trapp toleriert wurde, stieß es bei den ihm unterstellten Polizisten auf unterschiedliche Reaktionen. Von meinen Untergebenen hat zwar mancher mein Verhalten verstanden, andere machten allerdings auch abfällige Bemerkungen über mich und sahen mich über die Schulter an. Von den Mannschaftsgraden folgten aber einige seinem Beispiel und erklärten dem Spieß, der Kompanie, Kammer, dass sie nicht in der Lage und auch nicht gewillt seien, derartige Einsätze weiter mitzumachen. Kammer erstattete darüber keine Meldung, sondern schrie sie an und bezeichnete sie als Scheißkerle, die zu nichts zu gebrauchen seien. In den meisten Fällen sorgte er aber dafür, dass diese Männer bei Einsätzen gegen Juden nicht mitzumachen brauchten. Damit folgte Kammer dem Beispiel, das Trapp von Anfang an gegeben hatte. Solange es nicht an Polizisten mangelte, die bereit waren, den jeweils anstehenden Mordauftrag zu erfüllen, war es viel leichter, wenn man Männern wie Buchmann entgegenkam, anstatt sich ihretwegen Ärger einzuhandeln.